Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Agents of S.H.I.E.L.D. Episodenbesprechung von der letzten Teil der fünften Staffel, Episode 16 bis 22. Also auch das Staffelfinale und zum Glück nicht das Serienfinale. Oder vielleicht auch. Vielleicht wäre es auch ein gutes Ende für die Serie gewesen. Das können wir dann noch besprechen. Genau. Also hier haben wir jetzt einen schönen großen Brocken. Wir werden dann über verschiedene Charaktere, ihre Beziehungen, bestimmte Details dann noch genauer reden. Aber zuerst wollen wir euch unser Grundgefühl nach diesem Staffelende euch erzählen. So, wie haben wir diesen letzten Brocken oder allgemein diese Staffel gefunden? Ann-Sophie, willst du anfangen? Ja, ich kann anfangen. Ich muss dazu sagen, ich habe die 6 Folgen innerhalb des letzten Abends und heute geschaut. Also alles recht nah beieinander. War, glaube ich, auch gut, weil zwischendurch war ich so auch ein bisschen genervt und dachte, boah, können wir mal schnell weitermachen, damit wieder Dinge passieren, die mich nicht nerven. Das ist schon mal ein Grundgefühl. Ich glaube, es gab einfach einige so Sachen, ja, die ich, also mir sind zu viele Leute umgekommen, die ich interessant fand. Mir haben Leute Entscheidungen getroffen, die ich einfach nicht so ganz nachvollziehbar fand. Wobei, der Witz eben ist, also die Schlussfolge hat es irgendwie alles wettgemacht. Also ich bin jetzt wieder mit allen versöhnt. Nicht, dass man nicht mal auch, nein, ich bin wieder mit allen versöhnt und ich irgendwie finde ich auch, die Geschichte wurde auch so zu Ende geführt, dass ich damit gut leben kann. Aber ich glaube, dass einfach gut ist, dass dieses Zeitding jetzt um ist, weil es mich genervt hat, dass man sich nie irgendwie geeinigt hat darauf, wie Zeit jetzt funktioniert. Und obwohl die Serie das irgendwie ja thematisiert hat, fand ich es trotzdem irgendwie nicht gut gemacht, glaube ich. Also weil es einfach für eine Fernsehserie so unrealistisch ist, dass sie in diesem Loop bleibt, also dass die Zeit unveränderlich ist, das widerspricht einfach erstens der Grundstimmung von Agents of S.H.I.E.L.D. und zweitens auch dem Format einer Serie. Also ich glaube, das hätte eine um einiges abgefahrene Serie sein müssen, die einfach die Unausweichlichkeit des Designs zur Debatte stellt. Also es war eh klar, dass das irgendwie nicht wieder darin endet, dass sie dabei, dass sie halt in dieser Zukunft, ja, sie waren auch wieder enden, aber trotzdem wurde es halt immer so, also man hat sich schon gefragt, ja, wie löst ihr das? Und es war nicht sicher, ob es jetzt eine befriedigende Lösung gibt. Und ja, ich fand es jetzt einfach nicht besonders ansprechen, diese ganze Zeitdiskussion, weil ich sagen würde, es ist im Endeffekt trotzdem kein interessanter Kommentar, weil es war immer klar, dass es so rauskommt, dass man es doch ändern kann und ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie speziell irgendwie da ein Twist dabei war, was spezifisch man anders machen musste oder welche Grundhaltung nötig ist. Vielleicht das Einzige, wo ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass die Serie wie am Ende gesagt hat, dass quasi wie Max Grundhaltung irgendwann als richtig anerkannt wurde. So von wegen, es geht erstmal darum, ein Shield zu sein. Aber auch das sind nicht Themen, die man mit Zeit, mit diesem Zeitding machen muss. Ja. Das heißt, ich war öfters so, dachte so, ja, können wir jetzt mal weitermachen. Die Schlussfolge war ich so, also mitgenommen, also ich musste, ganz ehrlich, ich musste heulen, wie blöd. War vielleicht auch der heutige Tag und es hat gepasst, aber als Fitz stirbt, ich war so traurig und ja, und alles andere auch. Aber das heißt, diese Folge hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich fand super schade, dass General Hale und dass Ruby einfach so umgebracht wurden, völlig, ich weiß auch nicht, du wolltest eh noch über Brutalität sprechen, ja, ne? Ja, genau. Das fand ich einfach nervig. Ich fand die gut. Ich finde, man hätte andere Dinge mit denen machen können. Und gleichzeitig muss ich halt auch sagen, diese Zukunftsvision also diese Zukunft, in die sie geflogen sind, ich finde die wirklich furchtbar. Ich fand das sehr unangenehm. Und jetzt war es ja, das kann ja von der Geschichte her gut sein, aber für mich war es einfach unangenehm, dass man ständig, das haben sie ja eigentlich ganz gut gemacht, dass ich ständig auch mit Deke mitgefühlt habe, in diesem Lighthouse gefangen. Und es ist zwar jetzt in der Vergangenheit, aber man weiß schon, wie es damals war. Und dass das einfach so zurückgeholt wurde, dieser Ort, war einfach für mich unangenehm. Und aber ja, aber das kann ja beabsichtigt, also es war sicher beabsichtigt, in dem Sinn erfolgreich, aber für mich einfach unangenehm beim Schauen. So, das ist irgendwie mein Grundgefühl. Also eine tolle, oder toll, also eine Schlussfolge, die emotional bei mir sehr gut funktioniert hat. Ich finde, Agents of S.H.I.E.L.D. war sicher schon besser. Ja, irgendwie so. Und ich fand witzig, dass so ein paar Dinge passiert sind, die du und ich auch schon vorgeschlagen haben. Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Sehr gut, ja. Ja, ja. Das war's. Genau, alles sehr total legitim und ich kann es gut nachvollziehen. Es war zum Teil auch sehr anstrengend, eben wenn dann noch die Streitereien zwischen den Figuren kamen und so unlogische Gedankengänge, die sie dann hatten. Auf das komme ich dann nachher gerade als ersten Punkt auch, bringe ich dann als Diskussionspunkt heran. Und einfach, ich hatte manchmal vergessen, dass es eine neue Folge gibt und habe es dann erst ein paar Tage später dann so, wieder neue Agents of S.H.I.E.L.D. Folge. Ich schaue es ja eigentlich schon jede Woche. Deswegen, also ich finde, bestimmte Sachen haben sie am Schluss so schön zum Ende gebracht, das schon. Aber es wie dazwischen hat es wie Sachen, die ich jetzt im Nachhinein, also das war, wieso war das so ein großes Zeug und jetzt war sie dann doch nicht so wichtig. Wie zum Beispiel Ruby und Hale, die am Schluss eigentlich gar keine Rolle mehr spielten. Und eigentlich, ja, und da denke ich manchmal, dass vielleicht doch weniger Episoden pro Staffel vielleicht besser sind, um die Geschichte zu fokussieren. Ja. Genau, das, also ich bin da etwa ähnlich. War jetzt auch nicht so ein Fan von Talbot als Bösewicht. Das können wir dann auch noch genauer besprechen. Ja, genau. Und ja, am besten fangen wir einfach einmal an, so bestimmte Punkte zu besprechen. Ja, ich kann vielleicht zum Ende noch sagen, dass ich glaube, dass Sachen, also eben, sie haben sich viel gestritten und ich glaube, ich fand das deswegen das Ende aber gut im Sinne, dass das das aber thematisiert hat. Und das weißt du aber am Anfang nicht, ob sie das machen. Stimmt. Also irgendwie hat es mir diesmal geholfen, das Ende zu kennen im hat mir geholfen, andere Sachen auch wieder gut zu finden. Also das halt aus dem Streit, den dann Daisy und Elena haben, aber auch das wird, dass man auch streiten können muss, so, aber dass das auch mit Respekt passieren kann, das fand ich dann wieder einen interessanten Take. Also mich hätte es genervt, wenn es einfach nur Streit gewesen wäre, einfach damit Streit gibt, aber es war irgendwie, die Serie hat es halt trotzdem in den letzten weitergedacht und es zum Thema gemacht und dadurch fand ich es wieder besser, diese Sachen, dass es nicht einfach nur passiert, damit es Drama gibt, sondern später wurde es ja dann auch thematisiert, als was bedeutet das eigentlich, dass wir Streit haben und dass wir uns auch mal eine runterhauen anscheinend. Was bedeutet das auch für uns als Team und so. Und das weiß man aber halt dann erst, wenn die Serie es auch wirklich wieder so thematisiert auf einer Meta-Ebene. Und das haben sie halt nicht während es passiert ist gemacht, sondern erst in den Folgen, die danach kamen. Und ich glaube, deswegen ist es bei mir so, dass das Ende jetzt irgendwie den Rest wieder wert gemacht hat. So, ja, das wollte ich nicht sagen. Nein, verstehe ich voll. Es stimmt, sie haben sich auch wie Daisy mit ihrer Leaderrolle zurechtkam und so, haben sie dann am Schluss auch, wie die Serie hat da dann schon noch gesagt, naja, wir wissen, dass da nicht alles so gut ging. Und Daisy selber auch und so. Das kann, genau, das ist dann sicher noch ein Punkt, den wir ansprechen können oder noch mehr ansprechen. Ja, ja, müssen wir auf jeden Fall. Genau, also ich habe jetzt gedacht, kaum ist eine Frau in Charge. Genau. Aber also ich bin eben so die Episoden nochmal so chronologisch durchgegangen, habe mir so rausgeschrieben, was so passiert und wo welche Charaktere irgendwie spezielle Sachen zu tun hatten. Und so eben da noch, also eben wir sind ab Episode 16 reden wir, da ist eben das, die ganze Problematik von, dass Jojo und Gemma überzeugt sind, dass sie unsterblich sind und deswegen dann so ganz abstruse Sachen das war machen, nicht so weil sie meinen, ja, dieser Loop ist ja jetzt für immer so festgesetzt und so weiter, aber dabei wollen sie ihn ja auch brechen gleichzeitig. Also es macht auch nicht wirklich Sinn. Es ist, genau. Sie hätten ja trotzdem sterben können und dann wäre der Loop ja eigentlich deswegen gebrochen oder verändert. Also das hat mich... Genau. Sorry, ich habe mich so aufgeregt. Ich dachte so, wollen sie jetzt den Loop brechen oder wollen sie es nicht? Und wenn, dann müsste es mal... Also, weil in dem Moment, wo ihr es dann schafft, weil ihr ja alles macht, weil ihr ja nicht sterben könnt, kann es ja sein, dass ihr damit den Loop brecht und dann damit sterbt. Also, das fand ich so blöd. Da dachte ich, dass Gemma die dümmste Person ever ist. Also wo sie da mit dieser Säure- und Wasser-Experiment... Also zuerst tut sie ja nur so, als wäre sie verletzt. Aber ich glaube... Also du hast jetzt gerade vor kurzem gesehen, am Schluss, das eine Gefäß hatte Säure drin, oder? Genau, ja, sie hat es wirklich ausprobiert. Ja, also, wenn sie es dann eh faked, hätte sie ja eh gerade alles ans Wasser hinstellen können. Naja, das macht es halt spannender und so weiter. Aber das hat mich echt aufgeregt und auch, weil sie ja dann weg so hintergehen, ihn da ja so einsperren. Dann eben abseits vom Team agieren, nicht eben das ganze Team zerfällt. Das war wirklich zum Zuschauen sehr nervig, weil es eben auch keinen Sinn macht. Und Gemma dann auch so komisch arrogant überkam, was irgendwie nicht so passte. Ja, und... Also was mich an der ganzen Sache gestört hat, war, dass es daraus entstanden ist, dass Daisy von Coulson als Anführerin eingesetzt wird. Und dann du direkt... Und dann direkt zwei weibliche Figuren oder dargestellt werden, als dass sie damit nicht klarkommen. Also quasi, dann wurde sie ja direkt, wurde Daisy ist Anführerin und dann ist sie direkt das Hardass. Also, wie haben sie es genannt? Genau, und irgendwie so, und das passt halt auch nicht so ganz zu Agents of S.H.I.E.L.D., dass irgendwie, und Gemma und Jojo kommen dann nicht klar, dass Daisy Anweisungen gibt. Und das fand ich einfach so, es hat mich auch dachte ich, ja, kaum ist eine Frau irgendwie in der Befehlsposition, ist sie irgendwie zu hart. Und das hat man ja, also das, ich meine, ultra viele Studien belegen das ja, dass Frauen, wenn sie in Führungspositionen sind, dürfen nicht dieselben harten Führungsstil haben wie Männer, weil sie sonst als, also halt ihnen das nicht also das wird ihnen so übel genommen, dass sie halt, dass das nicht funktioniert. Und das hat mich einfach auch genervt da. Ich finde im Endeffekt, dass ich finde es nicht schlimm, dass wir eine Geschichte hatten, wo Daisy sagt, hey, das ist nicht mein Ding. So, ich finde das auch jetzt nicht, ich würde sagen, sie ist eher die Person, die auch raus ins Feld geht und vielleicht eher so das auch kann, dass sie so kleinere Teams führt, weil das hat sie schon öfters bewiesen, dass sie das auch gut kann. Und, ich weiß nicht, Nuri, ob du dich erinnerst, aber wir haben schon irgendwann mal gesagt, Mac sollte S.H.I.E.L.D.-Direktor werden. Und ich meine, ich fand das super und ich finde auch, dass er sich total eignet und ich mag ihn in dieser Rolle. Also überhaupt, ich beschwere mich überhaupt nicht darum, dass jetzt Daisy quasi nicht mehr Director of S.H.I.E.L.D. werden soll. Und ich finde es auch spannend, das zu sehen, ja, mag jemand diese Rolle und mag jemand nicht. Aber dass am Anfang so dieses Ding, also in dieses Klischee rein, ja, eine Frau ist jetzt Anführerin und dann ist sie so ätzend und die anderen Frauen, also so ein bisschen Bitchfight-mäßig, das war halt einfach, es war nicht mega out of character, aber bei Gemma fand ich schon. Also ich glaube, das Jojo, also die lässt sich ja eh nicht so viel sagen von irgendwem, aber ich weiß nicht. Ich fand es trotzdem, es war mir zu sehr in dieses Klischee rein, als dass ich es, ja, und einfach so krass gegen das Team dann. Also weil, ja ich sehe es. Also Daisy hat da dann auch wie, ist sehr unsympathisch und frustrierend, also für den Zuschauer frustrierend. Es war dann für uns frustrierend, das so zu sehen, ja. Und einfach, wie, es war auch wieder unlogisch, weil Coulson kommt ja dann zurück, sie retten ihn ja, holen ihn da von Hales Basis und dann ist aber weiterhin Daisy der Chef, obwohl Coulson und Daisy vorher noch besprochen haben, ja, okay, Daisy übernimmt jetzt die Führungsposition, weil Coulson da eben zu Hale geht, aber sobald er zurück ist, hat er wieder das Sagen. Und dann einfach so, ja, okay, aber nein, jetzt hat doch Daisy weiterhin das Sagen. Das machte keinen Sinn. Und das sind auch, es war so offensichtlich, dass alles gerade am Auseinanderbrechen ist, dass dann da nicht Coulson sagt, hey Leute, also jetzt komme ich wieder, jetzt mache ich es da wieder. Also das ist auch so, es wäre so unnötig. Weil, und das Daisy ist ja halt auch einfach noch jünger. Also das darf man ja auch sagen, dass jemand noch vielleicht da zu wenig Erfahrung hat oder so. Und dann, ja, frustrierend. Und dann würde ich wie sagen, dass das, was am Ende der Staffel passiert ist, irgendwie zeigt, was die Geschichte hätte sein sollen. Und dann würde ich sagen, ich finde die Geschichte, also ich finde es spannend, dass es darum geht, von wegen kann das Daisy schon oder will sie es überhaupt? Mhm. Ist das überhaupt ihr Ding? Und wie ist es mit Mac? Und dass man es einfach, glaube ich, besser hätte schreiben können. So in den anderen Folgen. Also die Storyline an und für sich ist interessant und legitim und passt auch, aber man hätte es vielleicht anders schreiben können. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, aber ich weiß einfach, dass mich während es passiert ist, ich es nervig fand und ich auch dachte, Fitz und Gemma und Jojo, das ist einfach gerade ätzend eurem Team gegenüber. So. Natürlich war dann später ätzend von May und Daisy, dass sie dann auch wieder ihr eigen Ding drehen und alles. Das war aber auch blöd. Ja. Aber vielleicht, und wenn es darum hätte gehen sollen, dass irgendwie S.H.I.E.L.D. wieder so eine Ausrichtung braucht, wieder ein Grundgedanke, was ja im Endeffekt dann mit Mac irgendwie so gesagt wurde, dass er, ich glaube, das wurde ja versucht zu zeigen, dass er halt so einen Grundglaube hat, also er ist ja auch sehr gläubig, aber dass er wie so eine Grundüberzeugung hat, die, auf die man alles zurückführen kann. Auch ein guter Punkt, aber ich glaube, aber anscheinend, also wir beide waren ja irgendwie genervt. Das heißt, gute Idee und am Ende finde ich auch eine schöne Umsetzung dann, aber da, wie es dahin geführt wurde, einfach irgendwie so ein bisschen, ein bisschen nervig. Vielleicht hätte man auch mehr Zeit darauf verwenden können, anstatt irgendwie nochmal einen von den Kasaias-Typen und nochmal irgendwie irgendwelchen anderen Aliens. Das stimmt. So. Ja. Das war nett. Genau, das ganze Alien-Zeug, das dann reinkommt, aber noch kurz vorher, da war ja noch das ganze Zeug mit Ruby und Hale, weil das wird ja dann wie abgeschlossen und dann kommen die Aliens, wo dann wieder die nächsten Bösewichte sind und dann Talbot. Also sonst vielleicht zuerst zu Ruby, auch das. Sie war ja schlussendlich dann nur da, damit Jojo sie umbringt und dann deswegen das Team in einem Konflikt ist, weil sie sozusagen hier halt einfach das Exekutionsrecht selber in die Hand genommen hat und dann die Frage, wie hätte man das lösen können, aber sonst war der Charakter dann wie, okay, that's it und Hale hat ja dann auch nicht mehr so lange weitergelebt. Also das war schlussendlich was wie so, okay, gut, das nächste. Und ja, also ich finde es zwar interessant, dass sie mit diesen Fragen sich beschäftigen, dass eine Organisation wie S.H.I.E.L.D., dass die halt manchmal vor so schweren Entscheidungen stehen und dass das auch wie nicht einfach übergangen wird und so, besonders weil ich finde es in dieser Serie ist oft manchmal nicht so klar, wo genau sie die Grenzen ziehen, weil eben Mac war dann mega fest dafür, so, nein, das machen wir nicht, that's not who we are, aber er läuft mit einer Shotgun und mit einer Axt dran herum, also so, ja, also, es widerspricht sich manchmal, das habe ich glaube schon mehrmals auch schon erwähnt, dass halt so eben so, wer ist es wert, gerettet zu werden, wo kann man ohne schlechtes Gewissen einfach auf den, wie sagt man, die abfeuern und so. Genau, ja. Auf die das ist manchmal ein bisschen unklar. So sind es irgendwelche gesichtslose Aliens, ist okay. Wenn sie irgendwie gesichtslose Agenten sind, kann es dann schon sein, dass sie so diese Betäubungswaffe benutzen, aber dann explodiert am Schluss doch alles, keine Ahnung. Da bin ich immer so, okay, die Serie nimmt das jetzt nicht so genau, aber jetzt hier haben sie es jetzt mal wirklich direkt thematisiert und ich habe die Frustration für Elena sehr gut verstanden. Und einerseits war klar, dass Ruby da wirklich gerade nicht sehr einfach war zu beruhigen und so. Also das als Thematik finde ich schon interessant, aber schlussendlich war es dann eher so, okay, ein bisschen frustrierend. Ja, und Ruby war halt sozusagen nicht mehr wichtig. Ja, und aber es gab dann auch keine Konsequenzen für Elena. Und ich würde schon sagen, dass sie da was gemacht hat, wo ich auch sagen würde, das ist was anderes als dann General Hale, der mit einem ganz klaren also weil Ruby, also fand ich schon einen wichtigen Unterschied, als Mac da sagt, sie ist ein Kind. Und so, und ich weiß nicht, ob ich jetzt zu sehr innerhalb der Serie diskutiere, aber ich fand, dieser Konflikt wurde dann, also da fand ich auch wirklich Ellen, das war absolut nicht richtig, was sie da gemacht hat. Und es gibt Unterschiede. Und aber da gab es ja dann auch keine Konsequenzen für sie. Und ich glaube, das hat mich auch so irritiert, wie kommt sie von da wieder weg? Und ich kann, weil was ich viel besser nachvollziehen kann, ist, dass sie sagt, wir dürfen Colston, wir können ihn nicht über alle stellen. Das kann ich viel besser nachvollziehen, als ich bringe jetzt diese Frau um, weil, also ich weiß, ich dachte sie wirklich, dass genau in diesem Moment die Erde auseinandergerissen wird. Kann ja sein, dass sie das dachte, aber irgendwie hätte es dann vielleicht nochmal deutlicher gesagt werden müssen. Also einfach, sie war eine Bedrohung. Ja, so, das also, ist schwierig. Ich weiß auch nicht. Weil Ruby, also ich meine, wir kennen Ruby halt besser als die Shield Agents, aber sie wurde immer als eine Figur dargestellt, die eigentlich total ihrer Mutter ausgeliefert ist, also die ja auch psychisch enorm abhängig ist von ihr. Die kam, dass sie auf die Welt kam, nicht ihre eigene Person war. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn dann, ja, also einfach an einen anderen Kontext. Und ich würde auch sagen, dass Shield da nicht das Recht hat, sie einfach umzubringen. Ja, also, ich finde es interessant, wenn Charaktere eben auch mal sozusagen Fehler machen oder eben so ethisch schwierige Aktionen durchziehen und dann das auch besprochen wird. Aber ja, du hast recht, Elena ist jetzt so, das ist halt eben das Problem bei solchen Organisationen, wo sie irgendwie zu ihrem Job gehört, umzubringen, und dann da wird's eigentlich, müsste man wie vorher noch genauer die Grundregeln setzen. Weil jetzt ist es wirklich so in der Luft. Ja. Oder man hätte es, also weil ich musste erst so zu mir sagen, dass ich so dachte, ja, aber es sind ja wirklich manchmal schwierige Aufgaben. Und Elena will verhindern, dass etwas eintritt, was sie für sehr schlimm hält. Und aber vielleicht hätte ich dann gerne gehabt, dass danach das noch mehr erklärt wird. Oder sie noch, also dass sie irgendwie gesagt, also nochmal stärker darüber, dass das behandelt wird, warum das geht oder warum es nicht geht oder warum sie es gemacht hat. Das hatte wie, also Daisy ist dann wütend auf sie, was ich verstehe, aber, und Mac ja auch, aber dann verläuft es irgendwie. So. Und von der Serie her dachte ich, dass einfach die Sexualisierung weitergeht von Ruby, also mit diesem Anzug und so. Und da weiß ich nicht, haben wir in einer unserer letzten Folgen mal gesagt, dass wir, dass es okay ist, wie sie es machen, weil irgendwie das zeigt, dass Hydra sie sexualisiert und dass das daneben ist. Oder weil diesmal dachte ich wieder, die Serie stellt sie einfach so hypersexualized, also hypersexualisiert dar. Ja, und ich also wir haben darüber vielleicht sogar zweimal schon geredet. Also am Anfang wussten wir noch nicht, dass sie ja sozusagen genetisch die perfekte Anführerin für Hydra darstellen und deswegen vielleicht so als eine perfekte, schöne Teenagerin mit sehr vollen Lippen und blonden Haaren so dargestellt wird. Aber natürlich, so wie die Serie es in Szene setzt und so, ist dann das... Auch wenn es vielleicht die Motivation in der Geschichte erklärbar ist, ist ja immer noch, wie die Kamera sie inszeniert, ist ja dann wieder von den Produzenten bestimmt. Also deswegen, es ist sicher, also ich finde es auch ein bisschen blöd. Mag es aber nicht, wenn man so junge Frauen so extra extrem eben so ein bisschen, damit sie für die männliche Zuschauer halt schön zum Anschauen ist, inszeniert werden. Also weißt du, also ich finde es jetzt noch nicht zu schlimm, also da gibt es tausende andere Beispiele. Genau. Aber wir reden hier von der Agents of S.H.I.E.L.D., deswegen ist es nochmal ein anderer Standard. Noch eher, es fällt dann noch eher auf, ja. Ja, wobei ich kürzlich auch darauf hingewiesen bin, dass der Anzug, der mir so gut gefällt, von Bobby, sehr eng an ihm ist. Aber Bobby ist eine erwachsene Frau und sie bewegt sich meistens, wenn sie drin ist. Und Ruby hatte einfach so diese, also weil ich finde, sie hatte so dieses Fenster vorne, das halt nicht aussieht wie nackte Haut, aber das ist da, wo so, also andere Anzüge hätten da quasi Blick, blickdurchlässig für Teile. Also es war einfach, mich hatte meistens das Outfit gestört. Also ich hätte jetzt noch über das Styling vom Gesicht so hinwegsehen können. Da kann auch die Schauspieler nichts dafür oder so. Das ist halt so typische Hollywood-Schönheitsideale, die dann hier wieder... Genau. Nein, ich meine ja nicht ihr Gesicht, aber ich meine, wie sie geschminkt haben, war auch klassisch. Genau. Und mit dem Haar und so. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Das fand ich witzig, dass General Hale plötzlich viel auch so, plötzlich hatte sie so schöne, lockte Haare und war dunkler geschminkt und hatte schickere Kostüme an und da dachte ich, sie ist jetzt auf, independent, nicht mehr von Hydra abhängig oder so. Ja, das war ein interessanter Kostümwechsel, da könnte man eine Analyse draus machen. Ja. Genau. Sie wurde quasi auch irgendwie die gefährliche, blonde, attraktive Frau plötzlich so. Wobei die halt ja auch einfach interessant bleibt bis zum Ende, fand ich. Deswegen fand ich auch wieder so, okay, dann drücken wir die jetzt auch noch zusammen. Ja, das war echt heftig. Es war einfach so, all diese Leute... Da habe ich manchmal das Gefühl, dass sich die Serienmacher also sich sehr einfach machen, weil wenn dann eben die neue Staffel kommt, wissen sie, um diese Charaktere muss man sich nicht mehr kümmern. Und wenn sie am Leben lassen, kann man sie ja wieder einbauen. Und je nachdem macht, zum Beispiel Talbot hätte auch in der letzten Staffel sterben können. Er wurde ja in den Kopf geschossen, aber da wussten sie halt, dass sie den noch brauchen oder weiterhin in der Serie haben. Und sonst ist halt einfach, dass man sie halt einfach ins Gefängnis steckt oder anders irgendwas erklärt, ist dann zu kompliziert. Ja, das ist manchmal ein bisschen die Faulheit, glaube ich. Oder halt, um die Story schneller voranzubringen. Ich glaube, klar, es gibt halt schon... Ja, es ist manchmal schwierig, das alles schön zusammenzubringen. Aber am Schluss ist noch oft bei Agents of S.H.I.E.L.D. habe ich das Gefühl, das sind einfach die Charaktere, die dann nur für eine bestimmte Storyline wichtig sind, dann einfach am Schluss einfach abgehakt werden mit Tod. Keinen zweiten Vault erschaffen. Wo ist er? Wo war er diese Staffel? Das ist kann das ja wohl nicht sein. Das stimmt, das macht eine Gelegenheit gegeben. Ich habe sie zwar schon wieder vergessen, aber ich weiß noch, an irgendeiner Stelle wäre es doch perfekt. Ja, allgemein, das ist halt damals das Problem. Wenn daneben ein Charakter existiert, aber nicht auftaucht, dann macht es keinen Sinn und so. Ja, das ist nur das andere Problem, genau. Ja, das sind doch so die Storytelling-Kniffpunkte, Okay, jetzt haben wir über Hale und Ruby, also nachher ist ja eben das Alienschiff aufgetaucht und ist es um das Zeug gegangen. Das war mir unangenehm, als der Schwarze dann auf die Knie musste. Da dachte ich auch so, also auch von wegen dem ganzen Sklavenkontext. Also als dann die Shield Agents quasi drüber reden, mit sklavenhaltenden Gesellschaften interagieren und ich dachte, also erstens gibt es moderne Sklaverei nach wie vor, Menschenhandel auf der Welt auch, nur weil ihr euch ständig mit irgendwelchen abgefahrenen Sachen beschäftigt, anstatt mit den Problemen, die tatsächlich auf der Erde in großer Menge vonstatten gehen. Also da dachte ich echt so, und zweitens, es ist nicht lange her, dass es in großen Stil Sklavengesellschaften gab auf unserer Welt. Ja. Und dann lassen wir den Schwarzen knien vor uns. Mhm. Genau. Aber, und ich denke, der Witz ist aber, dass Agents of S.H.I.E.L.D. damit wegkommt, weil es einfach so eine diverse Serie ist. Deswegen kommen sie auch damit weg bei mir, dass der einzige neue Asian American Charakter, der diese Staffel aufgetaucht ist, relativ schnell stirbt. Weil es gab diesen einen Mann, der auch. Ja, ein Agent. Ist. Einer der Agenten, meinst du? Ja, stimmt, ich weiß jetzt welchen. Da haben sie. Genau. Ja. Und ich glaube, den gibt es ja ein paar Folgen und dann wird er ja auch umgebracht direkt wieder und danach, Weil irgendwann ist mir aufgefallen, dass wir dachten, wir haben, weil Asian American ist ja wirklich sehr selten repräsentiert im amerikanischen Fernsehen. Nur der Witz ist, bei Agents of S.H.I.E.L.D. hast du im Hauptcast zwei Asian American Frauen. Also stimmt, von ja. Daher ist halt das, da kann die Serie ja. Hat nicht so eine, genau. Sie haben schon da sehr Gutes geleistet und haben da schon eine Diversität. Das ist, dann geht's auch, ja. Wenn da, dann ist es ja nicht die einzige Asian American Figur, die dann da, wenn die stirbt, ist es dann halt blöd und so. Dann geht das noch, genau. Das ist ja das Ziel, dass alles so schön gemischt ist, dass es nicht mehr negativ auffällt, wenn jemand Spezifisches aus der Serie geschrieben wird und so weiter. Genau. Ja, hast es auch. Aber ja. Nee, es ist halt trotzdem abgefallen. Ja, ich habe. Und der weiße Pilot und die. Also, ja, egal. Es ist nach wie vor so, dass viele neue das Figuren stimmt, ja. Okay, junge ja, weiße Männer sind. Bei Deke ist es halt. Weil da war, damit man die Verbindung zu Gemma und Fitz machen kann. Stimmt, ja. Ja. Wobei auch da sein Vater stimmt, und ja. Seine Mutter das hätte im Person of Color genau, sein ja, können. Ja. Das also. Vergessen manchmal so Serien, Filmschreiber, dass das ja nicht immer so einseitig sein muss, ja. Das stimmt. ja. Ist eh noch... Naja. Ja, genau, zum Deke können wir, wenn wir ihn gerade erwähnen. Weil er war ja schon ein bisschen jetzt weiterhin immer so ein Comic Relief, weil es ist ja dann, wo er mal so betäubt ist und unter Medikamenten sagt er dann, ach, Daisy ist so hübsch, bla bla bla. Und da habe ich einen herzigen Kommentar im Internet, irgendwo in der Kommentarspalte auf AV Club gefunden, wo jemand sagt, wow, Dick unter Medikamenteneinfluss versteht Consent. Besser als viele Männer im normalen Alltag. Ja, ja. Also von wegen, oh, meint er, dass sie, von wegen, ob sie ihn auch gern hat und so. Also wirklich lieb und süß und so. Also das hat mir auch ganz dick wieder sympathisch. Und dann will ich sie küssen. Genau, das aber ist nur, es. Wenn sie auch zurückküssen ja, will. Logisch, weil das bitte, ist hallo. Schöner. Genau, das war super. Und wie, ja. Und wie dann Mac das und Colson damit umgehen und so, das fand ich dann schon. So funktioniert dieser Charakter. Weil wenn der jetzt voll der ernste Agent geworden wäre, das hätte nicht gepasst. So hat es geklappt. Und ich fand es dann auch gut, dass aber Daisy, also wo er dann versucht, mit ihr da mal zu reden und seine Gefühle ihr zugestehen und er hat ja dann noch seine Zitronen bei ihr gelassen und so, das war noch herzig. Dass dann aber Daisy sozusagen da. Hat dann, also sie erwähnt dann hat Lincoln und dass sie immer noch ein bisschen, immer noch Gefühle für ihn hat. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Ja. Genau, ist schon ein bisschen länger her. Kann man nichts machen. Genau, also ich fand es gut, dass sie das da nicht gepusht haben, aber es hätte auch selbst, wenn jetzt Lincoln kein Thema mehr war, also Daisy hat jetzt einfach verdient nicht diese Gefühle, soweit ich das von der Serie verstanden habe. Also die hat sich jetzt wirklich um andere Sachen mehr gesorgt und ja, die passen jetzt. Also ich glaube nicht, dass Daisy jetzt da den jetzt so toll findet, wie er sie toll findet. Finde ich aber gut, dass das nicht weiter gepusht wurde, sondern dass er das dann wie einfach akzeptiert und nachher waren dann eh andere Sachen wichtiger. Aber so einfach so als Abwechslung fand ich, also wenn Agents of S.H.I.E.L.D. seinen Humor nicht mehr hätte, dann wäre es zum Teil echt anstrengend. Ja. Also, Gott, ja. Aber du hast recht, das war eine schöne Szene mit ihm, dass er quasi da respektvoll damit umgeht, wie es ihr zurzeit geht. Dass man Gefühle haben kann, also dass man auch tiefere oder Liebesgefühle für wen anders haben kann, aber dass es halt nicht um einen selbst nur geht, sondern eben auch um die andere Person. Und dass er da checkt, das ist nicht der Moment und nicht das, was sie von mir braucht. So. Weil, was sie ja auch zeigt, ist, dass er jetzt nicht egal ist. Irgendwann sagt sie ja, danke, dass du mitgekommen bist. Und dass es darum geht, dass wir die Beziehung mit den Leuten haben, die man miteinander haben kann und die beiden gut tun. Und die, dass das ja nicht heißt, nur weil sie, also dass er ja trotzdem etwas für sie sein kann und umgekehrt. Also, eben, weil es ist ja nicht alles oder nichts, sondern, stimmt. Sieht ihn ja auf jeden Fall aus. Also sie gibt ihm auch was Positives zurück oder sagt auch eben, ich schätze doch, dass du hier bist, er ist dir nicht total egal. Ja. Genau, so Sachen finde ich bei Agents of S.H.I.E.L.D. wieder lieb. Also das schätze ich. Ja, Genau. Ich musste an die Interaktion zwischen Coulson und Daisy denken, dann später. Ja. Genau. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Sonst wegen so Liebessachen, wollen wir über Coulson und May gerade reden? Ja. Ja, das wäre ja genau passend, weil das Beste an dieser ganzen Coulson und May-Sache fand ich irgendwie die Interaktion zwischen Coulson und Daisy. Wie sie so sagt, you made out. Also sagt sie nicht genau so, aber irgendwie so in die Richtung. Das fand ich so nett. Die hat so einen schönen Umgang mit ihm und May. Ja, weil sie ist ja schon wie so ein bisschen Seite. Die adoptierte junge Tochter von beiden. Ja. Es ist ja ein bisschen Familiengerüst hier in Agents of S.H.I.E.L.D. Und ich bin einfach froh, dass jetzt May und Coulson da, weil wir hatten sie ja mal mit der Roboter-Version von May, hatten die zwei ja schon etwas, aber dann wurde das ja wieder auf Null gestellt und so, und dass das jetzt wieder sein, es musste ja so kommen, dass das natürlich jetzt wieder aufgegriffen wurde. Und ja, ich fand den Moment, wo sie sich küssen, war natürlich speziell mit dem Schild und dass sie eigentlich beschossen werden und so, aber aber es macht voll Sinn. Ich fand den Schild so für cool. Für diese Serie macht Sinn. Ah, oh, dieser Schild. Genau. Ich liebe ihn. Ja. Das war echt. Und dann die anderen schauen, Deke und Daisy, die nebendran so am Kämpfen sind, so, okay, schön. Ja, und wie es dann ganz am Schluss ist, das werden wir eh noch mal in Detail besprechen, aber dass sie halt am Schluss auch tatsächlich noch Zeit miteinander verbringen können. Das finde ich so wichtig. Ich hasse, wenn so sozusagen so Liebesgeschichten, wo die Charakter halt sehr lange eigentlich Zeit miteinander verbringen, aber erst am Schluss merken, dass sie halt noch mehr Gefühle füreinander haben, aber dann passiert irgendwas, immer jemand stirbt oder so. Das finde ich immer so, das tut mir am meisten sehr weh, wenn man halt sehr investiert ist und dass hier die Serie dann sagt, Leute, May muss dann auch dort auf Tahiti sein, sonst geht das nicht. Finde ich echt, das freut mich, weil sonst wäre es schon ein bisschen bitter. Also irgendwann so, wenn die Liebe gerade erst anfängt, dann kann schon irgendwie zerstört wird oder so, da wäre dann sehr, sehr schade. Ja. Bin ich froh, dass sie das noch hinkriegen. Ja. Die Sorge hatten. Ja, ja. Die Sorge hatten die wurden ja ständig Thema, immer irgendwie auseinandergerissen. Genau, das gehört ja bei ihnen dazu. Und also wenn wir da gerade zu Beziehungen weiterreden wollen wir das, was mit Fitz und Gemma. Ja. Ich wollte noch mal fragen, habe ich dich vorhin unterbrochen mit der Szene mit dem Schild? Wolltest du sagen, was du sagen wolltest? Ich fand einfach das so toll mit dem Schild. Aber ich stehe ja eher auf dem Schild. Ja, es ist toll, dass Coulson so seine eigene Version dazu hat. Also da finde ich, da haben sie das schon gut überlegt. Ja. Genau, und also wegen Sachen Pärchen. Fitz und Gemma haben ja dann, also im Verlauf von diesen Folgen verbünden sie sich ja wieder, weil sie ja Gemma hilft Fitz da aus seiner Zelle rauszubrechen und dann haben sie da diesen Konflikt mit Ruby und ihrem Freund, wie heißt er schon wieder? Der Werner? Ich glaube Werner, ja. Ja, der stirbt ja dann. Genau. Von Strucker. Dort ging es ja dann darum, eben haben sie ja dann auch gedacht, oh, okay, wenn wir jetzt Ruby helfen, ist das vielleicht genau das, was dann eben dazu führt, dass die Welt zerstört wird. Aber wenn sie einfach zum sich gegenseitig, sie wollten es einfach nicht aufs Spiel setzen, sich wieder zu verlieren. Und schlussendlich ist ja alles gut gegangen, also dass dann Fitz später stirbt. Aber dort im Moment ist natürlich dann schon so, okay Leute, ist jetzt vielleicht nicht die ganze Welt doch ein bisschen wichtiger als ihr zwei, aber natürlich, ja, es ist eine epische Love Story, natürlich, und schlussendlich, es hat geklappt, alles gut. Aber das ist eh das Problem an S.H.I.E.L.D., an Agents of S.H.I.E.L.D., dass es ja eigentlich eh nur immer darum geht, dass sie sich gegenseitig retten. Und mein Problem ist ein bisschen, die Serie ist schon so lang, und es gibt Serien, bei denen ich einen besseren Durchblick habe, was ich jeweils vom Plot halte oder von den Themen. Bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist mehr so, ah, la, la, la, la. Wir haben die Folgen zwar einzeln immer sehr, sehr besprochen, aber wir haben ja weniger so. Also von daher, würde ich sagen, mich würde echt interessieren, ja, wenn wir es irgendwann nochmal schauen oder so. Ab wann würde ich sagen, generieren sie die Probleme, die sie lösen, nur noch selbst? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, das ist der Fall bei dieser Serie. Und wenn wir, ja, oder? Und das Problem ist auch, dass, und wenn du das anschaust, May und Daisy ist das Wichtigste, dass Coulson nicht stirbt. Gemma und Fitz ist das Wichtigste, dass sie nicht auseinandergerissen werden. Bei Yo-Yo Mac ist es auch ein bisschen die Richtung, wobei ich tatsächlich sagen würde, die beiden sind vielleicht noch am ehesten, ja, die auch andere Sachen machen. Aber das ist ja ständig ein Problem irgendwie, dass es, ja, dass es, ich das Gefühl habe, es geht schon länger irgendwie nicht das mehr. Das ist so. Das ist wirklich so. Das ist bei der Serie, also ja, das ist das Problem, wenn eine Serie eigentlich darum geht, die Welt oder die Menschheit zu retten, aber dann dieses Team sich ihre eigenen Beziehungen dann doch immer als wichtiger einstuft, das natürlich auf emotionaler Basis, aus emotionaler Sicht Sinn macht, aber immer so, Leute, ist es nicht wortwörtlich euren Job, die Welt zu retten? Ja, das habe ich schon immer bei Agents of S.H.I.E.L.D. so ein bisschen belächelt. Ja. Und hier war es halt wieder krass. Genau. Und gleichzeitig ist ja auch so, sie haben doch dann ein, zwei Folgen, wo sie nicht mehr sich trennen. Und dann ist der erste Schritt, dann fangen sie wieder über Walkie-Talkie an. Und im Endeffekt machen sie es ja doch wieder. Also dann dachte ich, okay. Also wie, ihr geht nie mehr voneinander weg. Also das funktioniert. Wobei man sagen muss, ich meine, in der ersten Staffel haben sie das ja irgendwie auch hingekriegt. Aber ich glaube, es ist gut, dass sie nicht mehr wie in der ersten Staffel sind. Das war ja, ja wirklich fast eine, eigentlich nicht einfach so eine Person für Simmons. Ja. Ja. Ach Gott, aber ich musste es so heulen. Ich war schon schockiert, weil das, ich meine, an diesen eingefrorenen Fitz habe ich natürlich nicht gedacht. Ich denke, fast jeder hat das nicht im Kopf gehabt, wo da die Szene dann abspielt. Und es war ja auch wirklich, also ich fand es, also, soweit ich es einschätzen kann, realistisch, wie er es gespielt hat. Weißt du, diese... Ja, es war nicht billig gemacht, es hat gewirkt, ja. Und auch wie May und Mac reagieren. Ja. Ja, und auch... Die haben so gut reagiert. Also in dem Moment muss man einfach nur denken, scheiße, wie wird Gemma reagieren? Weil es ist wirklich... Also sonst als eine gut gespielte Todesszene ist es eigentlich super, aber einfach, das hat da, wenn da zwei Figuren so eng aneinander sind, das bricht einem dann wirklich das Herz. Und so ist das der Preis dafür, dass sie jetzt diese Zeitlinie ändern konnten und so. Oh. Und dann der Moment, wo Mac dann zu Gemma kommt und dann einfach die Kamera hält nur auf ihr Gesicht. Also das war halt auch wow. Aber eben das können sie. Ja, da muss man Respekt zollen. Ja, und ich dachte auch noch irgendwie, es könnte, also ich meine, eben so ein Schauspieler Ian Kesticke, vielleicht hat er einfach, ja, ich dachte, es kann halt wirklich sein, oder? Dass er jetzt was anderes macht. Naja, aber das glaube ich jetzt wieder weniger. Also was ich kurz sagen kann, die Macher der Serie haben dieses Staffelfinale auch als ein mögliches Serienende gedacht. Also die sind halt nicht, sie waren sich wirklich nicht sicher, ob es nachher weitergeht und deswegen heißt die letzte Episode auch wirklich die End, weil eben, falls es jetzt abgesetzt geworden wäre, hätte es wirklich dann halt schön gepasst. Jetzt ist es ja nicht so, jetzt kommt nochmals eine Staffel mit 13 Folgen, aber da merkt man dann, also vor wegen, ob der Schauspieler keine Lust mehr hat, das hätte auch wirklich sein können, dass alle Schauspieler von der ganze Cast sich dann verteilt hätte. Und deswegen kann man in dem Moment wirklich denken, so hey, ja, es kann sein, dass am Schluss einfach heißt, Fitz ist tot und Agents of S.H.I.E.L.D. ist vorbei. Weil, ja, wie will man da weitermachen? Und dann kommt ja diese Montage, wo man sieht, wie Gemma irgendwie Sachen packt und dann auch dieses Messer oder dieses Allzweck, wie sagt man, Mehrzweck, Klappmesser. Klappmesser. Ja, ja. Einfach das. Ach so, nee, nochmal. So, ja, oder alt. Okay, ja. Gemma, wie geht sie damit um? Was bedeutet das? Das fand ich sehr, wie sie das dann gemacht haben, war sehr speziell, weil nachher haben sie dann dieses Treffen mit Coulson und Ja. Ich fand das unnötig. Nein, ich kann es sagen, wieso. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Mich hat das geärgert. Weil ich fand, es war recht eindeutig, dass Fitz gestorben war und da müssen wir nicht noch so tun mit Loving Memory und so. Und dann irgendwie, um das zu unterstreichen. Und du hast ja auch gesagt, es lenkte dann irgendwie von Coulson ab. Und das fand ich auch, dass irgendwie noch so getan wurde, als, worum geht es jetzt hier eigentlich konkret? Ich dachte, hä? Ja, das stimmt. Es ist keine Funeral, aber es war irgendwie so, ja, ich hätte das besser gefunden, wenn es einfach direkt ehrlicher drum geht. Das fand ich einfach so. Weil ich saß dann einfach sehr traurig und dann war ich verwirrt und dann dachte ich, was? Hä? Und das ist nicht das, was ich fühlen will. Verwirrt will ich in anderen Momenten sein und nicht. Also da wird blöd mit Emotionen gespielt. Also ich fand es auch extrem, weil es hatte dann zuerst gewirkt, als wäre Coulson, als hätte er es noch nicht mitbekommen und sie hätten es ihm nicht gesagt und Gemma tut nur so, als wäre sie okay. Und aber so gehen dann so viele andere Gedanken durch und noch kommt raus, allein das ist die Abschiedsfeier für Coulson. Ich so, ja, Leute, dann ist das wichtiger. Und man, nachher hat man dann diese Momente, aber es war so merkwürdig und da muss man das mit diesem Paradox oder weiß ich nicht, wie man es besser sagen soll, dass eben ein zweiter Fitz in dieser Zeit jetzt eben auch existiert und der ist jetzt halt eben dieser Fitz, der sich einfrieren ließ von Anuk und der ist jetzt irgendwo im Weltraum und deswegen können sie Fitz sozusagen wiederfinden und dann haben sie ihn ja wieder, er hat einfach das alles nicht miterlebt, was sie jetzt da die letzten Wochen hatten, aber alles gut, Happy End. Sie werden ihn sicher finden. Ich glaube nicht, dass es irgendwie rauskommt. Ah nein, sie haben ihn nicht gefunden. Er ist für immer verloren. Das wird sicher nicht passieren. Genau. und dann ist wirklich so, okay, Erleichterung, aber jetzt ist ja Coulson, das Problem ist ja auch noch da. Und da haben sie, ich finde das jetzt auch nicht so schön, dass das dann so vermischt wurde. Ist dann eher umständlich, ja. Aber Fitz lebt. Ja. Naja. Das ist. Aber. Ja. Ja, ein Fitz lebt, genau. Trotzdem. Und, und sonst, ja, irgendwie, also ich fand Fitz und Gemma, jetzt zu der Beziehung selber kann ich jetzt nicht so viel sagen. Also ich glaube, es war ganz angenehm, dass sie, auch wenn ich nicht richtig finde, was sie gemacht haben, aber immerhin sie irgendwie an einem Strang gezogen haben und man da nicht auch schon wieder irgendwas. Also eben, indem sie nicht eine Trennung, eine örtliche Trennung, sondern dann halt eine inhaltliche Trennung hatte. Weil ich finde, die beiden kann man jetzt echt mal ein bisschen in Ruhe lassen und sich wieder auf andere konzentrieren. Also eben, ich fand schön, dass wir uns mal wieder mehr auch auf May und Coulson und Daisy und so oder auch eben auf Jojo und Mac konzentrieren, weil ich denke, Mac und Jojo haben halt schon auch einfach diese spannende Dynamik, weil sie so unterschiedlich sind. Und das ist ja etwas, was auch eine Herausforderung für sie beide. Ihre Beziehung, also weil jetzt schon Mac und Jojo hat ja gelitten. Und aber am Schluss sehen wir, wie sie sich doch wieder in die Arme nehmen und so. Aber mal schauen, vielleicht hat es ja in der nächsten Staffel immer noch Auswirkungen. Das könnte noch sein. Vielleicht ist es auch alles egal und sie sind einfach normal zusammen. Das kommt jetzt halt drauf an. Aber da, vielleicht können wir einfach mal Gemma und Fitz zusammenlassen und es ist alles gut. Und ich weiß, ich habe, ja, wir wissen gar nicht, was in der nächsten Staffel sozusagen das größere Thema sein kann. Weil, es gibt sonst keinen Hinweis, außer dass sie Fitz suchen. Also das ist, und wie es eben, nur kurz eben was mit Avengers, was denn dort noch alles passiert, was das für einen Einfluss hat. Also in dem Sinne ist eigentlich noch spannend. Ja. Wird dann eh ganz anders, wenn dann nur 13 Folgen sind statt 22. Vielleicht hilft das wirklich, dass die Charaktere fokussierter sind, vielleicht weniger so unnötige Abzweigungen erzwungen werden vielleicht, ja, dass das dann weniger der Fall ist. Genau, also jetzt, ich habe jetzt noch zwei Sachen einfach zur Übersicht. Über Talbot haben wir noch nicht groß geredet und natürlich müssen wir dann noch über Coulsons Abgang vielleicht nochmals im Detail sprechen. Wo willst du weitermachen? Wollen wir gerade beim Schluss bleiben mit Coulson und Talbot einfach am Schluss noch anhängen? Vielleicht gibt es da ja nicht so viel zu reden. Hast du gesagt Talbot am Schluss? Ja. Also ich hätte Coulson gesagt, Talbot machen wir kurz und dann erweisen wir Phil nochmal die Ehre. Einfach damit wir nicht, weil das doch eine größere Figur jetzt noch war, also Talbot in diesen letzten Folgen. Genau. Genau. Aber ich kann jetzt auch nicht so viel sagen. Ja. Ich nehme mich auch nicht. Also, ich fand... Ja, also, ich weiß auch nicht. Ja. Ja, es war überraschend. Ja. Also, ich fand das... Ja, also ich glaube, was ich interessant fand, war dieses dieser Heldenkomplex oder dieses Thema, wo Mac ja dann auch sagt, jede Person hält sich für den eigenen, für den Helden der eigenen Geschichte. So, also dass ja schon viel irgendwie die Serie, die ja dann doch überraschend für mich immer wieder doch Kommentare macht auf. Also es passieren nicht einfach Dinge und man schätzt Dinge nicht einfach ein, sondern man hat auch oft einen Kommentar dazu. Also eben Mac kommentiert dann was, also macht diesen Kommentar mit, also dass sie halt dann doch genauer darüber nachdenken, was passiert hier eigentlich gerade. Nicht von wegen, okay, Talbot macht das und das und das ist eine Gefahr, sondern was läuft hier ab auf einer psychologischen oder auf einer im übertragenen Sinne, was passiert hier, um irgendwie zu versuchen, die Situation besser einschätzen zu können. Also auch so, wie ich auch sagen würde, dass bei der Kasayas-Familie es auch sinnvoll sein kann, was läuft da eigentlich zwischen denen in der Familie und wie wirkt sich das auf die Situation aus, in der wir sind, und gibt uns das irgendeinen Ansatzpunkt. Und dass sie das bei, das haben sie bei Kasayas nicht gemacht oder nicht machen können, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Aber bei Talbot haben sie das gemacht, dass sie, was läuft hier eigentlich gerade ab auf so einer Metaebene, und konnten das dann ausnutzen, um zu verstehen, wie er tickt. Leider hat es dann natürlich nicht funktioniert mit, weil er anscheinend, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dass von er Hydra wurde von S.H.I.E.L.D. Also ich glaube von S.H.I.E.L.D. nicht. Ach so, aber er sagt doch, Coulson hätte ihm auch diese Rede gehalten, also ich glaub, die ihm dann Daisy. Das Problem war, dass S.H.I.E.L.D. ihn dann nicht gerettet hat. Er war so lange von Hale in der gefangen. Okay. Und ich glaube, Coulson sagt ja, dann auch mit May redet er darüber, von wegen, dass sie ihn im Stich gelassen haben. Also dass da ein bisschen Schuldgefühle dann im Raum sind. Aber es also schon ist Hydra, haben ihn so schlecht behandelt, aber da hat jetzt mal S.H.I.E.L.D. nicht über sich gehabt und ihn vergessen. Ja. Ja, ich, also schlussendlich, ich war eben überrascht, dass er, weil eben das, der Wechsel war dann von Daisy zu Ruby und dann zu Talbot. Und dann sieht man eben, also dieses Hin und Her, schlussendlich eigentlich alles egal, am Schluss ist einfach das, was wirklich halt diesen Loop brechen kann, ist halt wirklich diese Entscheidung wegen Coulson, um, ob man ihn rettet oder ob man das Serum, was wir da dann im Verlauf dieser Folgen da irgendwo in die Hände bekommen haben, für etwas anderes benutzt. Und das ist ja dann dieser große Streitpunkt. Und das Schöne ist, dass ja Coulson da die Entscheidung dann selber trifft und auch diese Entscheidung trifft, die dann tatsächlich die Welt rettet und den Loop bricht. Und das finde ich wirklich schön, dass sie da eben, das ist natürlich logisch, sie mussten da irgendwie eine dritte Option finden. Und wie das dann dargestellt wurde und so, war eigentlich cool. Und ich bin froh, ich fand es so blöd, wie alle anderen so über Coulson hinweg, dass sie ihn entscheiden wollten. Ja. Und May wirft ja dann mal die schwarze Flüssigkeit einfach zum Boden und dann bricht ja Elena zusammen, weil sie dann das Gefühl hat, ja, jetzt ist everything is doomed. Ja. Und das tut einem richtig weh. So eine sagt, ja, okay, ihr liebt alle Coulson, wo Elena sagt, ja, sie mag ihn ja auch, sie will ja auch nicht, dass er stirbt, aber die Welt ist jetzt wirklich ein bisschen wichtiger und so. Ah, das war echt ich fand wieder das frustrierend. Erst so schön Moment. Ja? Also ich habe mich auch total über May aufgeregt, weil Mac versucht, eine Lösung zu finden, die für alle geht. Und sie entscheidet dann einfach selbst. Und umgekehrt fand ich einen schönen Moment zwischen Coulson und Elena. Also wo sie auch sagt, er hat mich gehört, er hat mich ernst genommen. Ja. Und eben wie du auch sagst, da haben wir auch schon drüber geredet, dass Coulson vielleicht selbst entscheiden sollte darüber, was mit seinem Leben passiert. Und er hat schon öfters deutlich gemacht, dass er nicht nur glücklich darüber ist, einem Tod entronnen zu sein. Ja, dass sie das nicht respektieren, genau. Und so. Dass man, ja. Also dass May dann natürlich da sehr, ich sag mal, weil sie dann wie merkt, oh, ich habe eigentlich empfinde ich für ihn noch mehr und so, und genau jetzt ist es wie zu spät. Ja, kann man ja schon verstehen, aber eben wie Coulson hat dieses Trauma schon durchlebt, das ist vollkommen verständlich, dass er da dann vielleicht eine andere Einstellung hat. Und deswegen, also dieser Moment, wo dann Gemma in das Labor rennt und sieht, dass diese Spritze mit der Flüssigkeit, mit dem Serum weg ist, und man dann realisiert, Coulson hat es selber nicht eingenommen, er hat die anderen da sozusagen angelogen. Und schlussendlich, endlich hat dann Daisy dann dieses Serum bekommen und nicht zum mit, weil sie ja diese schwarze Flüssigkeit war ja dann schon weg, zum nicht bei Talbot das irgendwie zu injizieren, sondern bei sich, ja, genau, sondern bei sich selber. Und der Effekt war ja dann einfach, dass sie dann einfach für einen Moment kräftiger, mehr Macht hatte, also so habe ich es verstanden. Und dann halt auch die Macht hatte, dann diesen Talbot, der eh schon sehr, sehr starke Kräfte hatte, dann total natürlich komplett aus der Atmosphäre zu schießen, und so ist dann, war es dann tatsächlich möglich, ihn umzubringen. Aber da sieht man, Daisy musste da auch eine harte Entscheidung treffen, und dank dem Serum war es dann auch möglich, und dann endlich, es ist vorbei, sie haben es geschafft. Und es ist eben auch das ganze Zeug, dass Daisy schuld war und so, dass im Nachhinein war das auch wie, okay, war auch nur eine Misdirection und so, das war ich dann auch so, wieso muss es sagen alle immer, es ist Daisy, wenn wir jetzt doch so viele andere Beispiele auch noch hatten, die es auch sein können. Das war ein bisschen unnötige Verwirrung schlussendlich. Aber ja, sie haben es geschafft. Coulson konnte sich durchsetzen. Daisy hat jetzt, glaube ich, auch keine weiteren Auswirkungen von diesem Serum. Also ich habe so verstanden, dass das Serum einen nicht durchdrehen lässt, wie bei, wie hieß der Bösewicht aus Staffel 1? Garrett, ja, genau. Das war, da dachte ich dann so, hey, können Sie das jetzt einfach benutzen? Aber klar, Sie haben immer irgendwie eine Erklärung, dass es dann hier trotzdem geht und so weiter. Ja. Genau. Ich war dann einfach froh, dass Sie das jetzt endlich gelöst haben, dass auch Talbot abgehakt ist, dass man da nicht noch weiter diskutieren muss. Weil so, ja, ich mag den Schauspieler, und ich fand es cool, wie dass er so ein bisschen so campy, so Klischee-Comic-Bösewicht-mäßig sich darstellen konnte. Aber ich hätte das jetzt nicht für eine längere Storyline, hätte ich das jetzt nicht so toll gefunden. Deswegen ist es eigentlich noch gut, dass sie das eher kurz hielten. Was mir gerade noch, wenn wir darüber reden, noch zu Daisy einfällt, war, fand ich diese ziemlich coole Szene, wo sie sich aus dem aus dieser Mind-Sache, aus diesem Gedankengefängnis befreit. Oh ja, das war stimmt. Cool. Stimmt. Dass wir sie da nicht hilflos erleben, sondern dass sie sich davon befreien können. Dass sie selber genug Willenskraft oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gelöst haben, aber das war wirklich eine schöne Überraschung und Abwechslung. Dass da wirklich so ein schönes Beispiel, dass ein Charakter sich selber retten kann. Und auch als ein Gegenschlag gegen diese Alien-Rasse, die sie ja eigentlich als eine Sklavin benutzen möchte, war das ein super Statement. Stimmt, das war noch cool. Weil ich weiß nicht mehr, was sie sagt, bevor sie sich befreit, aber irgendwie hat es dann was logisch auch. Ja, sie hat, sie glaubt schon irgendwas mit ihrer. Ich muss sagen, ich habe die Folge jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber sie hat schon irgendwie es gibt einen bestimmten Grund, wieso sie das tun konnte, ja. Genau. Und gemacht. Ich weiß auch, dass ich ihn einfach gut fand. Ja. Hast du das Ding so? Ja. Gute Szene. Haben sie gut erklärt. Ja. Also jetzt. Ach ja, ich mag Daisy auch einfach. Mhm. Also, die haben echt was aus ihr. Also, es ist toll, was sie. Ja. Ich mag alle Figuren in Agents of S.H.I.E.L.D. Also, der Kern. Die haben alle irgendwie ihr Ding und. Gut. Genau. Und Daisy hat am Schluss gelernt, sie ist für diese Rolle noch nicht bereit. Mac ist besser geeignet. Ja. Falls noch lustig ist. Haben wir schon kurz, aber einfach so als Abschluss, ja. Nein, so war's nicht gemeint, sorry. Ich meinte, du und ich haben das ja schon vor längerer Zeit. Irgendwann finde ich auch wieder raus, wann wir das gesagt haben. prophezeit. Ah, genau. Ja, dass Meg eigentlich der ideale Leader ist, ja. Ja. Und ich auch sagen würde, also ich finde, Daisy ist eine gute Anführerin, aber ich finde, sie ist halt ganz stark eine Field Agent. Also die sich ins Geschehen schmeißt. Das hat jetzt Colson auch viel gemacht, aber ein bisschen weniger, würde ich sagen. Und ich fände es total cool, sie wieder ein Team anführen zu sehen, weil ich glaube, das kann sie schon. Ja, ein kleineres Team, ja. Wo sie jetzt nicht gerade Entscheidungen über die Zerstörung der Welt oder Rettung der Welt machen muss, ja. Das wäre noch gut. Also das ist ja eine blöde Situation. Genau. Ja. Also fand ich schön, dass sie das auch wie einsehen konnten. Und genau, dann bleibt jetzt eigentlich dann nur noch der Schluss, oder? Wollen wir jetzt über Colson und seinen Abschied reden? Also ich gehe davon aus, dass es so gedacht ist, dass er dort jetzt... Ich kann es mir nicht vorstellen. Dass er in der nächsten Staffel kommt, ich bin doch nicht gestorben. Das wäre ein bisschen blöd. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich nicht mehr dabei ist. Ah, doch so, ja. Ja, es ist. Aber du hast recht, es wäre sehr seltsam, wenn er jetzt schon wieder nicht stirbt. Ja. Das wird jetzt echt spannend, weil theoretisch könnten sie echt eine Ausrede finden und ihn doch wieder zurückbringen. Aber eigentlich, so wie es inszeniert ist, es tut ja auch weh, aber es müsste jetzt eigentlich das Ende sein, ja. Also, ich kann es mir auch wenig nicht vorstellen von der Geschichte, sondern mehr so, weil es ist Clark Gregg? Meinst du den Schauspieler? Ich wollte Clark. Ja, genau, ich wollte Clark Kent sagen, dachte, nee, das ist wer anders. Ja. wobei der auch. Das mit dem Sonnendrehen war so cool. Das dachte ich halt auch so. Okay, nee, ich mach meinen Punkt fertig. Also einfach weil er auch so wichtig ist, glaube ich, für das Schauspielteam. Und ich meine, der würde dann vielleicht noch als Regisseur da sein. Aber auch einfach weil Colson so wichtig ist fürs Team. Aber es könnte auch sein, dass diese Serie die Chance wahrnimmt und quasi zeigt, er hat jetzt sehr viel gegeben von sich und jetzt, wie machen sie weiter? Also quasi, wie geht die nächste Generation weiter? Ja. So. Und das könnte schon auch interessant werden. Ja. Das habe ich mir gedacht. Also auf der Ebene kann ich es mir, also von der Geschichte her wäre es toll, wenn er jetzt endlich mal abgeben darf, auch wenn das bedeutet, dass er stirbt. Ja, klar, ist es schade. Das ist eine Fähre. Genau. Ja. Und ich fand das nämlich so nett, ich bin jetzt nicht unbedingt die größte May- und Colson-Shipperin, aber, also ich fand die als Freundin auch gut, aber ich fand es so nett, wie er so seine Sonnenbrille anzieht und wie sie dann auch so eine Sonnenbrille anzieht und sie einfach so zwei so Agents im Urlaub, also so irgendwie so die beiden coolsten, sie sind einfach die coolsten in der ganzen Serie, ja, so von wegen die gelassensten Figuren irgendwie so und die beiden machen jetzt Urlaub am Strand und das war irgendwie so, das war einfach witzig. Ich fand's schön. Und sie haben beide diesen trockenen Humor und wie sie dann da stehen und sich angrinsen oder in die Weite grinsen. Ja, sehr verdient auch. Ja. Ich will mir nicht vorstellen, wie es dann ist, wenn er dann wirklich stirbt und May ist dann halt mit ihm alleine dort. Ja. Das ist dann halt wieder, ja. Da denken wir nicht drüber nach. Ja, aber vorher noch, wo er dann eben diesen Abschiedsrunde hatte, fand ich noch halt sehr emotional, wie sich Daisy von ihm verabschiedet hat. Ja. Und sie sagte mir dann, I love you. Und es hat wirklich, da sieht man wieder diese, ich bin schon eben so Vater-Tochter-Beziehung. Ja, das habe ich schon mehrmals gesagt, dass die zwei ihre emotionale Beziehung fand ich immer sehr authentisch und sehr gut gespielt. Ja. Genau, und das hat dann noch recht gesessen, ja. Das habe ich ihm dann abgekauft. Aber in dem Sinn, ja, wenigstens kann er jetzt noch Urlaub machen und kann mit May zusammen sein. Das ist doch schön. Ja. Hier muss ich nur kurz sagen, also du hast das vielleicht noch nicht mitbekommen, aber es ist kein Spoiler, das ist eine offizielle News. Clark Gregg hat es auch auf seinem Instagram und so irgendwie gemacht. Also es gibt ja dann einen Captain Marvel-Film. Wurde jetzt gerade gedreht und so, und dort wird er auch mitspielen. Was? Weil Captain Marvel spielt in den 90ern. Das ist der Superheldin ist in den 90ern. In der Welt vom Marvel Cinematic Universe hat die dort ihre Geschichte. Und dann sieht man sozusagen Coulson als, als halt jüngerer Agent wird er da auftauchen. Und auch Samuel L. Jackson als Nick. Ich sag's immer ein bisschen falsch. Fury? Nein, Fury ist Fury. Das ist immer so. Genau, der ist dann auch dabei, halt auch in einer jüngeren Version. Also deswegen, es ist nicht das letzte Mal, dass wir Phil Coulson sehen. Einfach halt eine jüngere 90er-Jahre-Version. Aber mit Clark Gregg. Das ist eigentlich für ihn noch super. Dass die Serie ist halt sozusagen wie abgeschlossen für ihn. Aber er konnte dann gerade weiter und wieder zu einem größeren Marvel-Film und dort wieder mitmachen, finde ich echt. Eigentlich ist es noch super. Ja. Cool. So. Tja, dann sind wir gespannt, was die... Also ich habe ja den neuen Avengers noch nicht... Nee. Avengers Infinity War. Sie halt. Genau. Ist es Avengers Infinity War, ne? Ja, es genau. ist ein es Avengers war Captain America Civil War und jetzt ist es Avengers Infinity War. Genau. Und da gibt es zwei Teile davon und dann sind wir mal gespannt, was die bringen, um dann wiederum zu sehen, was Agents of S.H.I.E.L.D. in seiner sechsten Staffel bringt. Ja, das wird da wohl, also wie der Einfluss da genau wird, weiß man wirklich noch nicht. Wichtig, also es ist wirklich einfach so, die neue Staffel kommt dann erst im Sommer, wenn dann auch gerade der neue Avengers-Film im Kino läuft, damit die sich da nicht irgendwie blöd überschneiden. Ja. Und jetzt eben, ja, solange es nicht wieder irgendwelche blöden Zeitschlafen gibt, bin ich dabei. Ja, ich glaube, das bringen sie jetzt nicht gerade nochmals, genau, das wäre dann blöd. Naja, nein, da sind sie schon kreativer. Aber sie haben es gut gelöst, dass man eben die Serie jetzt schauen konnte, ohne dass man den Film unbedingt sehen musste. Weil du hast ihn ja nicht gesehen. Genau. Also, es wurde ja nur kurz erwähnt, dass in New York wieder irgendwas los ist und so, aber genau, zum Film sagen wir jetzt nicht noch mehr, den muss man selber schauen. Aber das wird sicher noch spannend. Und es ist eigentlich eine gute Lösung, die sie da gefunden haben. Mhm. Ja. Aber eigentlich... Ja, dann. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich nur noch sagen, also wäre jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. hier abgesetzt worden, hätte ich es jetzt nicht extrem schlimm gefunden, weil ja eben die Serienmacher es auch so vorgeplant haben, dass dieses Finale auch als Serienende funktionieren könnte. Eben, man kann dann einfach davon ausgehen, sie finden Fitz und dann sind sie einfach wieder als Team unterwegs und alles ist gut. Es hätte funktioniert. Jetzt haben wir noch wie eine Bonusstaffel. Ich sehe es so. Ich denke, es wird dann schon die letzte sein. Ich glaube, wenn eine Serie schon so oft immer kurz davor war, abgesetzt zu werden, müssen sie dann auch wie mal nochmal seinen Endpunkt finden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch mehr. Also ich denke auch, dass es der Serie gut hätte, weil ich fand jetzt auch, dass irgendwie alle Figuren nochmal, also trotz all dem Mist, der gelaufen ist, den ich aber glaube, mehr mit damit zu tun hatte, wie einzelne Sachen geschrieben waren und weniger mit den eigentlichen Themen. Die Themen waren ja nicht schlecht. War ja irgendwie alle Figuren waren nochmal so, hatten nochmal so ihre, also man hat alle irgendwie nochmal so in ihrem Element gesehen. Und und sie sind ja auch als Team wieder zusammengekommen, auch mit dieser Wahl am Ende von Mac als Anführer, als Direktor und so. Und man hat alle nochmal irgendwie in einem Zustand gesehen, wo man sie gut hätte gehen lassen können. Also bis jetzt auf das stimmt, dann gestorben. Aber so im Sinne von, es ist nicht alles perfekt, das ist es ja aber nie, aber irgendwie sind alle irgendwo an einem Punkt, wo man denkt, dass sie weitermachen können. So. Ja. Ja, aber eben, da bin ich jetzt auch gespannt, was sie mit diesen 13 Folgen noch machen. Gut. Dann sind wir am Ende. Und wir beide, genau. Ja. Und wir beide sind gespannt, was wir als nächste Folge machen, aber uns fällt auf jeden Fall wieder was ein. Und das wird also wieder in so etwa einem Monat. Und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß bei dem, was ihr gerade so am Schauen und am Hören seid. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss! Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, okay, das ist nicht wahr. Fair.